Erster ihr unvernünftigen Galater, wer hat euch so verwirrt, obwohl euch das Leiden von Jesus Christus am Kreuz so deutlich erklärt wurde? Zweiter ich möchte nur eine Sache von euch wissen, habt ihr den Geist empfangen, weil ihr das Gesetz befolgt habt, oder weil ihr der Botschaft geglaubt habt? Dritter seid ihr wirklich so unvernünftig, dass ihr jetzt mit menschlicher Anstrengung weitermachen wollt, obwohl ihr mit dem Geist Gottes begonnen habt? Vierter habt ihr so viele wichtige Erfahrungen umsonst gemacht, falls es wirklich umsonst gewesen sein sollte? Fünfter wenn Gott euch den Geist gibt und Wunder unter euch tut, geschieht das wegen eurer Taten für das Gesetz oder weil ihr der Botschaft glaubt? Sechster es ist wie bei Abraham, der Gott vertraute, weshalb Gott ihn als gerecht ansah. Siebter ihr solltet also erkennen, dass diejenigen, die glauben, die wahren Kinder von Abraham sind. Achter die Schrift sah voraus, dass Gott auch die anderen Völker durch den Glauben gerecht machen würde, weshalb sie Abraham die gute Nachricht verkündete, durch dich werden alle Völker gesegnet werden, 9. Deshalb werden alle Menschen, die glauben, zusammen mit dem gläubigen Abraham von Gott gesegnet. Zehnter alle, die sich auf das Gesetz verlassen, stehen unter einem Fluch, denn es steht geschrieben, dass jeder verflucht ist, der nicht alles tut, was im Gesetzbuch steht. Elfter es ist jedoch klar, dass niemand durch das Gesetz vor Gott gerecht wird, weil der Gerechte durch den Glauben leben wird. Zwölfter das Gesetz basiert aber nicht auf dem Glauben, sondern es besagt, dass nur derjenige leben wird, der alle Vorschriften erfüllt. Dreizehnter Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er selbst für uns verflucht wurde, da geschrieben steht, verflucht ist jeder, der an einem Holz hängt, 14. Dies geschah, damit der Segen Abrahams durch Jesus Christus zu allen Völkern kommt und wir den versprochenen Geist durch den Glauben empfangen. 15. Brüder, ich nenne euch ein Beispiel aus dem Alltag, wenn ein Vertrag rechtskräftig unterschrieben ist, kann niemand ihn einfach ungültig machen oder etwas hinzufügen. 16. Die Versprechen wurden Abraham und seinem Nachkommen gegeben, wobei die Einzahl Nachkomme verwendet wird, was sich auf Christus bezieht. 17. Ich meine damit, dass das Gesetz, das erst 430 Jahre später kam, den früheren Vertrag Gottes nicht aufheben oder das Versprechen vernichten kann. 18. Wenn das Erbe durch das Gesetz käme, wäre es kein Versprechen mehr, aber Gott hat es Abraham durch eine Zusage geschenkt. 19. Warum gibt es dann das Gesetz? Es wurde wegen der Übertretungen hinzugefügt, bis der Nachkomme kam, dem das Versprechen galt, und es wurde durch Engel und einen Vermittler gegeben. 20. Ein Vermittler wird jedoch nicht gebraucht, wenn nur eine Person handelt, und Gott ist einer. 21. Steht das Gesetz also gegen die Versprechen Gottes? Auf keinen Fall, denn wenn ein Gesetz Leben geben könnte, käme die Gerechtigkeit tatsächlich aus dem Gesetz. 22. Aber die Schrift sagt, dass alle Menschen unter der Sünde gefangen sind, damit das Versprechen durch den Glauben an Jesus Christus denen gegeben wird, die glauben. 23. Bevor der Glaube kam, wurden wir vom Gesetz bewacht und wie Gefangene festgehalten, bis der Glaube später offenbart wurde. 24. So ist das Gesetz unser Erzieher geworden, der uns zu Christus führen sollte, damit wir durch den Glauben gerechtfertigt werden. 25. Da der Glaube nun gekommen ist, brauchen wir diesen Erzieher nicht mehr, der uns beaufsichtigt. 26. Denn ihr seid jetzt alle Kinder Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt. 27. Da ihr alle auf Christus getauft seid, habt ihr Christus wie ein neues Gewand angezogen. 28. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, Sklaven und Freien, Männern und Frauen, weil ihr alle eins seid in Jesus Christus. 29. Wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr die Nachkommen von Abraham und Erben nach seinem Versprechen.